Gut. Dann würde ich mal anfangen. Und als Ausgangspunkt für den Vortrag einige Bemerkungen aus Rosa Luxemburgs Rede, unser Programm und die politische Situation auf dem Gründungsparteitag der KPD. Da erstmal ein längeres Zitat daraus, diese Rede wird auch im Lesekreis gelesen. Zitat: Zwischen der Zeit, wo das Kommunistische Manifest als Programm aufgestellt wurde, und dem heutigen Moment liegen 70 Jahre kapitalistischer Entwicklung, und die historische Dialektik hat dahin geführt, dass wir heute zu der Auffassung zurückkehren, die Marx und Engels nachher als irrtümliche aufgegeben hatten. Als unmittelbare Aufgabe nach 1848 wurde erklärt, der tägliche Kleinkampf auf politischem und wirtschaftlichem Gebiete, um nach und nach erst die Armeen des Proletariats heranzubilden, die berufen sein werden, wenn die kapitalistische Entwicklung heranreift, den Sozialismus zu verwirklichen. Wir haben jetzt die Pflicht, ganz klar und bewusst eine Revision vorzunehmen gegenüber der Auffassung, die in der deutschen Sozialdemokratie bis zum Zusammenbruch am 4. August 1914 maßgebend war. Zitat Ende. 4. August 1914 ist der Tag, an dem die sozialdemokratische Reichstagsfraktion den Kriegskrediten des Kaiserreichs für den Ersten Weltkrieg eben zustimmt und damit aus Rosa Luxemburgs Sicht als revolutionäre Kraft abdankt. Genau. Theorie und Praxis stehen in einer historisch bestimmten Beziehung zueinander. Die historische Entwicklung im Kapitalismus wälzt beständig alles Bestehende um und verändert damit auch stets die Umstände, unter denen die revolutionäre Bewegung wirkt. Um diesen Entwicklungen gerecht zu werden, muss das Bewusstsein der revolutionären Bewegung, das immer dem bestimmten vergangenen Stadium entspricht, Gegenstand rücksichtsloser Kritik werden. Luxemburg verlangte also im Jahr 1918 eine Revision. Aber in welcher Form? Und da lohnt es sich, auf den Revisionismusstreit, der 20 Jahre vorher innerhalb der SPD ausgetragen wurde, zurückzublicken. Damals für Rosa Luxemburgs Gegner in dieser Debatte, nämlich Eduard Bernstein ging es gar nicht darum, den Marxismus einfach zu verwerfen, sondern auf eine Kluft zwischen der offiziellen, sich revolutionär gebenden Theorie der SPD und der tatsächlichen Praxis hinzuweisen. Die alltägliche Praxis bestand im stetigen Aufbau der Organisationen der Arbeiterbewegung im gleichmäßigen, ruhigen Tempo. Ihr Erfolg ließ sich im Wachstum dieser Organisationen und der Stimmenzahl bei den Wahlen messen. Die Theorie postulierte den kommenden Zusammenbruch des Kapitalismus und proklamierte die revolutionäre Opposition gegenüber dem herrschenden politischen und ökonomischen System. Luxemburg griff Bernsteins Hinweis auf diese Kluft zwischen Theorie und Praxis auf, um das Aufkommen des Revisionismus innerhalb der SPD als historisches Phänomen zu untersuchen. Sie wandte sich gegen Bernstein, der die Trennung von Theorie und Praxis überwinden wollte, indem er die Theorie der Praxis anglich. Vielmehr war für sie die Nicht-Identität von Theorie und Praxis der revolutionären Arbeiterbewegung eigentümlich. Zitat: Die ganze Besonderheit dieser Bewegung liegt darin, dass hier zum ersten Mal in der Geschichte die Volksmassen selbst und gegen alle herrschenden Klassen ihren Willen durchsetzen, diesen Willen aber ins Jenseits der heutigen Gesellschaft über sie hinaussetzen müssen. Diesen Willen können sich die Massen aber wiederum nur im beständigen Kampfe mit der bestehenden Ordnung, nur in ihrem Rahmen ausbilden. Die Vereinigung der großen Volksmasse mit einem über die ganze bestehende Ordnung hinausgehenden Ziele des alltäglichen Kampfes mit der großen Weltreform, das ist das große Problem der sozialdemokratischen Bewegung. Zitat Ende. Die SPD müsse den Revisionismusstreit als Gelegenheit wahrnehmen, sich über ihre Ziele und Mittel wieder klar zu werden, um in die von Luxemburg prognostizierten verschärften Kämpfe vorbereitet einzutreten. Der Revisionismusstreit wurde schließlich 1903 durch einen Parteitagsbeschluss für beendet erklärt. Bernsteins Theorie wurde offiziell verworfen. Der triumphale Sieg der marxistischen Orthodoxie fand jedoch unter der Losung der Verteidigung der sogenannten alten bewährten Taktik von kompromissloser Opposition statt. Dieser konservative Charakter des Antirevisionismus ließ Rosa Luxemburg unbefriedigt zurück. Es ist eine Sache, abstrakt-theoretisch revolutionäre Politik zu postulieren, eine andere in einer wirklichen Revolution eine adäquate revolutionäre Politik zu betreiben. Die russische Revolution 1905 bot den geeigneten Anlass, um genau das zu konkretisieren. Denn die Revolution in Russland hatte innerhalb der SPD eine Auseinandersetzung über die Bedeutung der russischen Ereignisse für die eigene Praxis ausgelöst. In dieser sogenannten Massenstreikdebatte wandte Luxemburg, die selber an der Revolution im russischen Teil Polens teilgenommen hatte, sich sowohl gegen Befürworter als auch Gegner des Massenstreiks, da beide Seiten eine bloß instrumentelle Auffassung vom Massenstreik hatten. Sie, sowohl Befürworter und Gegner, betrachteten ihn als ein Werkzeug, welches je nach Belieben der Führung eingesetzt oder eben nicht eingesetzt, abgelehnt werden kann. Luxemburgs Ansicht nach galt es, den Massenstreik als Produkt kapitalistischer Entwicklung und sozialdemokratischer Organisationsarbeit zu begreifen. Für sie war er eine historisch spezifische Erscheinungsform des Klassenkampfs, der in seine unmittelbar revolutionäre Phase eingetreten war. Der Massenstreik trete in Zeiten revolutionärer Erhebungen auf und stehe so in engem Zusammenhang mit weiteren Kampfformen, welche in solchen Perioden sich beständig miteinander abwechselten. Darunter zählte sie bei einem breiten Spektrum eben beispielsweise den friedlichen Demonstrationszug oder auch den bewusst vorbereiteten bewaffneten Aufstand. Das alles bildet also so einen Komplex. Die internationale Entwicklung des Kapitalismus hatte das Zarenreich in die kapitalistische Weltwirtschaft integriert und so seine gesellschaftliche Grundlage umgestaltet. Der Zarismus stützte sich nicht mehr primär auf die Aneignung des Mehrprodukts der alten bäuerlichen Dorfgemeinde, sondern auf das importierte westeuropäische Kapital. Die Integration Russlands in den Weltmarkt bedeutete auch, dass jede gesellschaftliche Erschütterung in Russland notwendig Auswirkungen auf ganz Europa haben würde. Beispielhaft hier Frankreich als größter Gläubiger Russlands könnte bei kommenden revolutionären Erhebungen keinesfalls tatenlos zuschauen und auf unbezahlten Krediten einfach sitzen bleiben. Oder auch der Kampf um das allgemeine Wahlrecht in Österreich 1906, der explizit von der Revolution in Russland inspiriert war. Jedes Argument gegen die Relevanz der russischen Erfahrung für Westeuropa, welches sich auf die Unreife Russlands bezog, wurde für Rosa Luxemburg durch die Erfahrung dieser Revolution, in der städtisches Industrieproletariat und die Sozialdemokratie eine führende Rolle spielten, widerlegt. Zitat: Die heutige Revolution realisiert in der besonderen Angelegenheit des absolutistischen Russland zugleich die allgemeinen Resultate der internationalen kapitalistischen Entwicklung und erscheint weniger ein letzter Nachläufer der alten Bürgerlichen als ein Vorläufer der neuen Serie der proletarischen Revolutionen des Westens. Das zurückgebliebenste Land weist, gerade weil es sich mit seiner bürgerlichen Revolution so unverzeihlich verspätet hat, Wege und Methoden des weiteren Klassenkampfes, dem Proletariat Deutschlands und der fortgeschrittensten kapitalistischen Länder. Geschichtlich genommen ist die russische Revolution ein Reflex der Macht und der Reife der internationalen, also in erster Linie der deutschen Arbeiterbewegung. Zitat Ende. Dieselben Entwicklungsprozesse, welche die Revolution in Russland ermöglicht, und das Phänomen des Massenstreiks erzeugt hatten, wirkten genauso in Deutschland die imperialistische Epoche als letzte Phase des Kapitalismus bedeutete verschärfte Auseinandersetzungen nach außen und nach innen. Die beschleunigte Konzentration und Zentralisation des Kapitals steigerten die ökonomische Macht der Trusts, Monopole und Kartelle und bildeten die Grundlage für die neu aufkommenden großen Unternehmerverbände. Diese Zusammenschlüsse hatten zum Zweck, die Gewerkschaften als störenden Faktor im Produktionsprozess möglichst auszuschalten. Aber Konzentration des Kapitals bedeutete eben auch Konzentration von Arbeitermassen und so nahmen Streiks notwendig immer größere Dimensionen an. Nach außen hin stand der imperialistische Staat in diplomatischer und militärischer Konkurrenz mit anderen Staaten um Einflusssphären. Er versuchte dabei, gesellschaftliche Verwerfungen im Inneren entweder nach außen zu wenden, sie also gegen äußere Feinde abzulenken, oder sie mit allen Mitteln der kapitalistischen Staatskunst zu schlichten, das heißt mit Zuckerbrot und Peitsche, Sozialgesetzgebung und Polizeiknüppel. Gegenüber der Macht der Kartelle stieß die organisatorische Routine der Gewerkschaften an ihre Grenzen. Analog galt dies auch für die parlamentarische Arbeit, welche sich einem hochgerüsteten imperialistischen Militär- und Polizeistaat gegenüber konfrontiert sah. Aber die vergangene jahrzehntelange Organisations- und Agitationsarbeit war damit keinesfalls nutzlos. Wie Rosa Luxemburg bereits 1899 gegenüber Bernstein bemerkte, löste der Imperialismus die Widersprüche des Kapitalismus nicht, sondern vertiefte sie, indem er die Vergesellschaftung auf die Spitze trieb. Das bedeutete, dass jeder Teilkampf ökonomischer oder politischer Art das Potenzial hatte, sich zu einer großen Schlacht auszuweiten, in welche immer größere, bisher unorganisierte Massen mit einbezogen würden. Die Sozialdemokratie hatte ihren Beitrag zu dieser polarisierten Situation geleistet, indem im ganzen Reich in den Köpfen der Massen die SPD sich als die einzige politische Kraft etabliert hatte, welche sich all den Missständen in Staat und Gesellschaft konsequent und wirksam entgegenstellte. Die vergangene Praxis hatte also nicht nur Menschen organisiert, indem sie Mitglieder für Partei, Gewerkschaften etc. gewann, sondern die breiten Massen außerhalb der Organisationen transformiert, ihre Ideenwelt, Wünsche und Hoffnungen auf den Sozialismus ausgerichtet. Zitat: In einer revolutionären Periode, im Sturme großer, aufrüttelnder Klassenkämpfe, zeigt sich erst die ganze erzieherische Wirkung der raschen kapitalistischen Entwicklung und der sozialdemokratischen Einflüsse auf die breitesten Volksschichten, wovon in ruhigen Zeiten die Tabellen der Organisationen und selbst die Wahlstatistiken nur einen ganz schwachen Begriff geben. Dieses Erziehungswerk sowie die aufreizende und revolutionierende Wirkung der gesamten gegenwärtigen deutschen Politik werden sich darin äußern, dass der Fahne der Sozialdemokratie in einer ernsten revolutionären Periode alle jene Scharen plötzlich Folge leisten werden, die jetzt in scheinbarer politischer Stupidität gegen alle Organisierungsversuche unempfindlich sind. Zitat Ende. Die Revolution rückte für Rosa Luxemburg also aus der jenseitigen Ferne in die gegenwärtige Alltagspolitik. Mit dieser Perspektive geriet sie vor allem ab 1909 immer stärker in Opposition zur offiziellen Parteiführung. 1910 kam es im Rahmen des Kampfes um das preußische Wahlrecht zu riesigen Demonstrationen. Trotz des von der Obrigkeit ausgesprochenen und mit Polizeigewalt durchgesetzten Verbots. Und die Armee wurde auch schon bereit gehalten. 1911 kam es bereits fast zum Weltkrieg zwischen England-Frankreich auf der einen Seite und Deutschland um Marokko. Es demonstrierten erneut Zehntausende von der SPD mobilisiert. Amerika, Italien, Schweden, Belgien und so weiter wurden von Massenstreiks, teilweise in Kombinationen mit großen Demonstrationen, erfasst. Im Frühjahr 1912 streikten in England und Deutschland die Bergarbeiter. Gegen sie wurde im Ruhrgebiet Militär eingesetzt. Die Praxis der Partei hielt Luxemburg für zu zaghaft. Eine solche angespannte Lage, aufgeladen mit revolutionärem Potenzial, verlangte nach einer Partei, welche das Proletariat darauf vorbereitete, den Kampf um die Macht konkret zu führen. Die SPD-Führung war jedoch aus Rosa Luxemburgs Sicht zu sehr in den Vorstellungen und Praktiken einer vergangenen Epoche erfüllt, nämlich der Theorie und Praxis des langsamen, jahrzehntelangen Aufbaus der Gewerkschaften, der Ausnutzung des Parlamentarismus, der Wahlagitation. So bestand die Gefahr, dass man von den Ereignissen überrollt wird. Das war auch die hauptsächliche Stoßrichtung ihrer Kritik an Karl Kautsky in jenen Jahren, dem damals international anerkannten offiziellen Theoretiker des Marxismus, auch genannt der Papst des Marxismus. In der heutigen Rezeption werden diese gegensätzlichen Positionen meist rezipiert als Gegensatz von Parlamentarismus, Wahlkampf auf der einen Seite und Massenkampf auf der Straße, also meistens eben große Demonstrationen auf der anderen Seite auf der Straße. So wird das heute rezipiert, diese Debatte. Kautsky damals präsentierte sich als Vertreter des orthodoxen Marxismus und sah Theorie und Praxis der SPD im Einklang miteinander. Er meinte gegenüber Luxemburg und anderen Radikalen, das Erbe, das politische Erbe von Marx und Engels, gegen Abweichungen Richtung Syndikalismus, Anarchismus oder Putschismus zu verteidigen. Und für Rosa Luxemburg war Kautsky in den vergangenen Formen des Klassenkampfs befangen, deren Bedingungen so nicht mehr gegeben waren. Er degradierte die Theorie zur Rechtfertigung bestehender Praxis, während Rosa Luxemburg die theoretische Auseinandersetzung als das Medium ansah, durch welches die Partei ständig ihre Praxis hinterfragt, um so ihren historischen Aufgaben gewachsen zu sein. Bei Kautsky fiel das entscheidende Moment des Marxismus, die immanente Kritik der sozialistischen Bewegung, weg, zugunsten einer Affirmation der bereits stattfindenden Praxis. In der Reflexion über die angewandten Mittel unterscheidet sich revolutionäre Orthodoxie, revolutionärer orthodoxer Marxismus von seiner opportunistischen Revision. Wie schon am Beispiel des Massenstreiks angedeutet, der Marxismus untersucht jedes Mittel unter dem Gesichtspunkt der Vorbereitung des Proletariats auf seine historische Aufgabe, die kapitalistische Klassengesellschaft, aufzuheben. Im Zuge seines Kampfes muss es die Fähigkeit erlangen, seine Befreiung selbst in die Hand nehmen zu können. Der Revisionismus jagt unmittelbaren, handfesten, sofortigen praktischen Erfolgen nach. Und die hierzu angewandten Mittel sind ihm gleichgültig. Was für Auswirkungen der Einsatz bestimmter Mittel auf das Bewusstsein der Masse, als deren Interessenvertreter man sich ja begreift, und welche Auswirkungen das auch für das Erreichen des Endziels haben, interessiert den Revisionismus nicht. Denn die Bewegung ist alles, das Endziel nichts, wie Bernstein es sagte. Indem Kautsky in den letzten Jahren vor 1914 immer wieder auf den nächsten großen Wahlerfolg bei Reichstags- oder Landtagswahlen vertröstete, verdrängte er das akute Problem der herannahenden revolutionären Katastrophe aus dem Bewusstsein der Partei. Dies galt trotz seiner Überzeugung, dass der Zusammenbruch bald bevorstand, denn zu diesem sollte die Partei aus seiner Sicht eine bloß passive, abhaltende Haltung einnehmen. Der baldige Zusammenbruch würde ein Machtvakuum schaffen, welches die Partei, die SPD, dann nur noch zu füllen hätte. Je mehr sich die Widersprüche des Kapitalismus zuspitzten, desto mehr verschärfte sich die Krise im Marxismus, die Krise des Marxismus. Je näher der Moment der Revolution rückte, desto klarer zeichnete sich die Spaltung des marxistischen Lagers ab. Die Verhältnisse fingen an, hic Rhodus, hic Salta, hier ist Rhodos, hier springe zu rufen und stellten die Sozialdemokratie vor die Wahl, den Sprung zu wagen oder vor dieser Ungeheuerlichkeit zurückzuschrecken und an dem ihr eigentümlichen Widerspruch zwischen Endziel und Bewegung zugrunde zu gehen. Mit dem Beginn des Weltkriegs stießen die Marxisten auf Fragen, die zu Lebzeiten von Marx und Engels nicht zur konkreten Debatte standen, nämlich eine marxistische proletarische Weltbewegung, die Zweite Internationale, die sich nun an der Frage bezüglich der Haltung zu einem Weltkrieg spaltet. Etwas, was Marx und Engels so nicht erlebt hatten. Die offenen Kriegsbefürworter in der SPD erfreuten sich an der neuen Behandlung, die ihnen als gleichberechtigte Partner auf Augenhöhe der großen Kapitalisten, hohen Militärs und Regierungsbeamten zukam. Sie waren nicht mehr verfemte, vaterlandslose Gesellen, sondern Teilhaber am gemeinsamen nationalen Projekt. Die Pazifisten, die Kriegsgegner in der SPD, gewannen erst wirklich ab 1916 an Kraft. Also ab dem Moment, ab dem ein schneller deutscher Sieg nicht mehr wahrscheinlich erschien. Ihr Kurs war darauf gerichtet, Druck auf alle kriegführenden Regierungen auszuüben, damit diese einen gerechten Frieden ohne Annexionen schlössen. In dieser katastrophalen Lage an eine Revolution zu denken, wäre fahrlässig und würde nur die eigenen Organisationen gefährden. Hier waren sich sozialdemokratische Kriegsgegner und Befürworter einig. Den Krieg müsse man möglichst unbeschadet überstehen, um nach Kriegsende den Kampf für Arbeiterinteressen fortsetzen zu können. Im radikalen Lager, welches den Weltkrieg in eine Weltrevolution verwandeln wollte, gab es wiederum Uneinigkeiten über die Frage nach der Spaltung. Hier erreichen wir einen Punkt, an dem viele heutige Linke Luxemburg durch Lenin korrigieren wollen. Denn es sei Rosa Luxemburgs großer Fehler gewesen, die SPD nicht früh genug, sich von der SPD nicht früh genug abgespalten zu haben, sodass 1918 nach der Novemberrevolution eine klare, einheitliche revolutionäre Leitung fehlte, woran die Revolution dann schließlich scheiterte. Rosa Luxemburg und Lenin waren sich jedoch einig, dass nach 1914 die Zweite Internationale als revolutionäre Kraft abgedankt hatte. Zitat: Gerade die mächtige Organisation, gerade die vielgepriesene Disziplin der deutschen Sozialdemokratie bewährten sich darin, dass der 4 Millionen starke Körper sich auf Kommando einer Handvoll Parlamentarier in 24 Stunden wenden und vor einen Wagen spannen ließ, gegen den Sturm zu laufen sein Lebensziel war. Marx, Engels, Lassalle, Liebknecht und Bebel schulten das deutsche Proletariat, damit Hindenburg es führen kann. Zitat Ende. Die gesamte Organisations- und Schulungsarbeit des Proletariats in der Vorkriegsperiode hatte also nicht seine Befreiung erzielt, sondern bloß neue Formen geschaffen, in denen die Arbeiter ihre eigenen Ketten schmiedeten. Die Frage, die Lenin und Luxemburg beschäftigte, war, wie man die Arbeiter von dem konterrevolutionären Einfluss des sozialdemokratischen Apparats lösen könnte. Luxemburg sträubte sich gegen die organisatorische Abspaltung der Revolutionäre in einer neuen Partei, weil ihrer Ansicht nach in einem Land, in dem der sozialdemokratische Apparat so eine totale Kontrolle über die Arbeiterschaft hatte, solch eine Praxis nicht zweckdienlich sei, um eben diese Kontrolle zu brechen. Neben Rosa Luxemburgs Spartakusgruppe gab es noch andere linksradikale Gruppen in Deutschland, die im Gegensatz zu ihr Lenins Perspektive teilten und sich während des Krieges von der SPD abspalteten. Jedoch ereilte sie dann genau das Schicksal, das Rosa Luxemburg befürchtet hat, nämlich der Verfall in die irrelevante Sekte. Wir kommen jetzt zu den beiden Revolutionen am Ende des Weltkriegs, der russischen von 1917 und der deutschen von 1918. die im engsten Zusammenhang zueinander standen. Für Rosa Luxemburg war klar, dass die Bolschewiki die einzige Partei in Russland waren, die bereit und fähig waren, der Revolution eine adäquate politische Führung zu geben. Zitat: Die wirkliche Situation der russischen Revolution erschöpfte sich nach wenigen Monaten in der Alternative Sieg der Konterrevolution oder Diktatur des Proletariats, Kaledin oder Lenin. Entweder muss die Revolution sehr rasch und entschlossen vorwärts stürmen, mit eiserner Hand alle Hindernisse niederwerfen und ihre Ziele immer weiter stecken, oder sie wird sehr bald hinter ihren schwächeren Ausgangspunkt zurückgeworfen und von der Konterrevolution erdrückt. Zitat Ende. Ihre Kritik an der Politik der Bolschewiki setzte an drei Punkten an: Agrarpolitik, Nationalitätenfrage und die Frage nach Demokratie und Terror. Bei der Agrarpolitik war sie eben der Ansicht, dass, wenn man das Land eben den einzelnen Bauern jeweils gab, so eine neue Schicht von Eigentümern erzeugte, die früher oder später sich gegen die Revolution wenden würden. Bei der Frage der Demokratie gilt es hier zu beachten, zwei Punkte. Die Zerschlagung der nach allgemeinen und gleichen Wahlrecht gewählten konstituierenden Versammlung durch die Sowjetmacht hielt Rosa Luxemburg im Sommer 1918 für problematisch. Dass sie hierüber ihre Meinung änderte, wird in ihrem Artikel Nationalversammlung oder Räteregierung und dem von ihr im selben Monat verfassten Programm der KPD deutlich. Denn dieses Programm proklamierte nun als Ziel der Partei die gewaltsame Ergreifung der Staatsgewalt durch die Räte anstelle einer Nationalversammlung. Andererseits, der zweite Punkt, die Gefahr, die sie sah in der Verallgemeinerung der russischen Erfahrung, insofern, dass Not zur Tugend gemacht werde. Sie lehnte den Einsatz von Terror, definiert als außerordentliche Maßnahmen der ausführenden Gewalt gegen bestimmte gesellschaftliche Gruppen, explizit nicht ab, verweist aber auf die demoralisierende und korrumpierende Wirkung dieser Methode auf die revolutionäre Klasse. Und ähnlich ist ihr Hinweis auf die Gefahr der sich abzeichnenden Einparteiendiktatur zu verstehen. Aber schlussendlich galt für sie, Zitat, mögen die deutschen Regierungssozialisten, also die SPD-Mehrheit, mögen diese schreien, die Herrschaft der Bolschewiki in Russland sei ein Zerrbild der Diktatur des Proletariats. Wenn sie es war oder ist, so nur, weil sie eben ein Produkt der Haltung des deutschen Proletariats war, die ein Zerrbild auf sozialistischen Klassenkampf war. Zitat Ende. Ihre Kritik der Nationalitätenpolitik der Bolschewiki wiederum: Die Bolschewiki, welche jeder Nation das Recht auf staatliche Lostrennung einräumten, war hier wesentlich harscher. Hier sah sie einen schweren, aus Opportunismus geborenen Fehler, der eher der imperialistischen weltweiten Konterrevolution als der Weltrevolution half. Schon vor 1914 hatte sie sich ausgiebig mit Lenin über die Frage der nationalen Selbstbestimmung gestritten. Taktische Meinungsverschiedenheiten in dieser Frage, wo sowohl Lenin als auch Rosa Luxemburg dasselbe Ziel vor Augen hatten, nämlich eine Gesellschaft, eine klassenlose und staatenlose Gesellschaft. Solche taktische Meinungsverschiedenheiten werden in der heutigen Rezeption aufgebläht zu prinzipiellen Unterschieden zwischen Lenin und Luxemburg. So wird aus Rosa Luxemburg eine Antinationalistin avant la lettre und Lenin verantwortlich gemacht für die Liquidation des marxistischen Begriffs vom Klassenkampf in Enthusiasmus für jede mögliche nationale Befreiungsbewegung in der Dritten Welt. Dem deutschen Imperialismus lieferte damals, 1918, die Losung Selbstbestimmung der Nationen definitiv einen Deckmantel für dessen Eroberungspolitik im Osten, wo Nationalisten mit den Deutschen gegen die Sowjetmacht kollaborierten. Ähnlich beim Entente-Bündnis, wo der US-Präsident Wilson sein Programm für die Nachkriegsordnung mit dem gleichen Grundsatz begründete. Rosa Luxemburg und Lenin waren sich beide bewusst, dass auf einen imperialistischen Krieg in Abwesenheit einer proletarischen Revolution ein imperialistischer Frieden geschlossen werden würde. Oder wie Rosa Luxemburg es auch nannte, eine Verschwörung der bürgerlichen Regierungen gegen das europäische Proletariat. Genauer so nannte sie den Völkerbund, der gegründet werden sollte. Dem musste man durch proletarische Revolutionen in ganz Europa zuvorkommen. Wir kehren jetzt sozusagen zum Anfang des Vortrags zurück, zur Novemberrevolution 1918 in Deutschland. Zunächst, um die politische Lage dort zu skizzieren. Bereits vor der Novemberrevolution wurden im Oktober eine demokratische Verfassungsreform und ein Regierungswechsel durchgeführt in Deutschland. Die neue Regierung war eine Koalition aus Sozialdemokraten und bürgerlichen Liberalen und sandte sofort ein Waffenstillstandsgesuch an die Entente. Auslöser für die Novemberrevolution war die Ungeduld in den breiten Arbeiter- und Soldatenmassen, denn der erwartete Waffenstillstand zog sich hin. Die revolutionären Massen, die dann die Novemberrevolution durchführten, sahen sich mehrheitlich als Sozialdemokraten, die ihren Politikern, ihren Führern dabei helfen wollten, Frieden und Demokratie für Deutschland zu erreichen. Das Resultat ihres Aufstandes war die Abschaffung der Monarchie und die Bildung einer rein sozialdemokratischen Regierung aus MSPD und USPD. MSPD, Mehrheitssozialdemokratie, waren die offenen Kriegsbefürworter in der SPD und die USPD, die unabhängige Sozialdemokratie, waren die Pazifisten. Diese hatten sich Anfang 1917 voneinander getrennt. Weiteres Resultat des Aufstandes der Novemberrevolution war die Errichtung von Räten in ganz Deutschland, inspiriert vom russischen Beispiel. Voller Vertrauen in ihre Partei und unter den Losungen Einigkeit oder auch kein Bruderkampf, also kein Bruderkampf unter Sozialdemokraten, wählten die Räte Friedrich Ebert zum Vorsitzenden des Rats der Volksbeauftragten. Ebert war nun in seiner Eigenschaft als Reichskanzler Oberhaupt des alten Staatsapparats und stand gleichzeitig als Vorsitzender des Rats der Volksbeauftragten an der Spitze der Arbeiter- und Soldatenräte, welche provisorisch einen parallelen Staatsapparat bildeten. Wir haben hier also die Situation einer Doppelherrschaft in Deutschland, wo an der Spitze beider Machtorgane dieselbe Person stand. Aus Sicht von Ebert und Philipp Scheidemann war die Lage in Deutschland äußerst ungünstig für die Errichtung des Sozialismus. Sie wussten, dass jeder Schritt in diese Richtung von der Entente als Vorwand genutzt werden würde, in Deutschland einzumarschieren. US-Präsident Wilson knüpfte die Lieferung von dringend benötigten Nahrungsmitteln an die Bedingung, dass möglichst schnell, möglichst bald Recht und Ordnung in Deutschland wiederhergestellt werden. Was damit natürlich gemeint ist, war die Liquidierung der Anarchie, das Chaos, das die Arbeiter- und Soldatenräte für ihn symbolisierten. Für Ebert Scheidemann galt es in erster Linie, Deutschland vor dem wirtschaftlichen Ruin zu bewahren, um dann, nachdem Ruhe und Stabilität eingekehrt war, auf demokratischem, rechtsstaatlichem Wege in Deutschland dann den Sozialismus aufzubauen. Aus Sicht von Karl Kautsky, der Mitglied der USPD in jenen Jahren war, war der Unterschied zwischen den drei Strömungen, die aus der alten Sozialdemokratie geboren waren, also zwischen MSPD, USPD und Spartakusbund, der Unterschied aus seiner Sicht war vor allem eine Frage des Tempos, Zitat Kautsky. Sicher gehen viele Mehrheitssozialisten behutsamer vor, als uns Unabhängigen lieb ist. Aber es wäre lächerlich, den Unterschied im revolutionären Tempo als den Unterschied von Revolution und Gegenrevolution erscheinen lassen zu wollen. Die Spartakisten sollten etwas vorsichtiger sein mit ihrer Methode, fremde Schablonen wie dem Ruf nach alle Macht den Räten unbesehen auf Deutschland anzuwenden. Die jetzige Revolution in Deutschland hat ihre eigenen Gesetze. Deutschland ist nicht Russland sozusagen. Zitat Ende. Das schreibt er am 29. Dezember 1918, also einen Tag bevor die KPD gegründet wird, gegen Rosa Luxemburgs Losung vom Weitertreiben der Revolution. Luxemburg bewährte sich in diesen letzten Monaten ihres Lebens erneut als Vertreterin der marxischen rücksichtslosen Kritik. Für sie ging es in Deutschland um das Schicksal der Weltrevolution, welche mit der Oktoberrevolution 1917 in Russland bloß ihren Anfang genommen hätte. Im Falle einer Invasion der Entente bestand aus ihrer Sicht die Möglichkeit, durch Agitation unter den alliierten Truppen die Revolution über die Grenzen Deutschlands hinwegzutragen. Aus ihrer Sicht stellte Kautsky die Frage falsch, da er erneut nicht auf die Mittel zum Zweck, den eingeschlagenen Weg zum Ziel reflektierte. Hierzu passt ein Satz von ihr, den sie eigentlich 1899 im Rahmen des Revisionismusstreits gegen Bernstein geschrieben hatte. Zitat: Er, also Bernstein, wählt tatsächlich nicht einen ruhigeren, sicheren, langsameren Weg zum gleichen Ziel, sondern auch ein anderes Ziel. Zitat Ende. Ebert und Kautsky beide dachten, dass sie als gute Marxisten an der Regierung nun das alte Ziel von der Eroberung der politischen Macht erreicht hätten. Aber sie stützten sich hierbei auf den alten Staatsapparat, den sie intakt ließen, während aus Rosa Luxemburgs Sicht die Gesellschaft nur durch die Diktatur des Proletariats, deren Basis die bewaffneten Arbeiter organisiert in den Räten sein sollten, nur dadurch könne die Gesellschaft in Richtung Sozialismus umgewälzt werden. Ende Dezember 1918 trat die USPD aus der Regierung aus, nachdem die Regierung auf revolutionäre Matrosen in Berlin hatte schießen lassen. Nun präsentierte sie sich als revolutionäre Oppositionspartei und schimpfte auf die Bösewichte Ebert und Scheidemann. Luxemburg kritisierte diese demagogische Agitation und die demokratischen Illusionen der USPD, während sie gleichzeitig die KPD gründete. Die Wahrheit ihrer Kritik sollte sich im Januar während des sogenannten Spartakusaufstands in Berlin zeigen, als die USPD zunächst lauthals zum Sturz der Regierung aufrief, ohne das Kräfteverhältnis in irgendeiner Art zu beachten, um dann erschrocken über die Massen, Millionenmassen an Arbeitern und Soldaten, die dann dem Demonstrationsaufruf folgten in Berlin, also um dann erschrocken die Bewegung zu bremsen und in Verhandlungen mit der Regierung zu treten. Ebert gewann so wertvolle Zeit, um regierungstreue Truppen und die ersten Freikorps nach Berlin zu bringen, um dann die Verhandlungen eben abzubrechen und die Ordnung in Berlin mit Gewalt wiederherzustellen. Zitat Rosa Luxemburg zum Abschluss, nicht zum Abschluss, aber wir knüpfen an den Faden an, den genau vor 70 Jahren Marx und Engels in dem Kommunistischen Manifest gesponnen hatten. Heute ist unmittelbare Aufgabe, das zu erfüllen, wovor Marx und Engels im Jahre 1848 standen, heißt es in Rosa Luxemburgs Rede auf dem KPD-Gründungsparteitag. Doch wie einst 1848, so scheiterte auch die Revolution von 1918. Nach der Revolution von 1848 zogen Marx und Engels den Schluss, dass in jeder künftigen Revolution die radikale Demokratie und der proletarische Sozialismus in scharfen Gegensatz zueinander treten würden. Über die kleinbürgerliche Demokratie schrieben sie im März 1850, dass diese bestrebt sei, die nächste Revolution möglichst rasch zum Abschluss zu bringen. Sie würde, Zitat, Marx und Engels, sich so lange wie möglich zaudernd, unschlüssig und untätig verhalten, um dann, sobald der Sieg entschieden ist, ihn für sich in Beschlag zu nehmen, die Arbeiter zur Ruhe und Heimkehr an ihre Arbeit aufzufordern, sogenannte Exzesse zu verhüten und das Proletariat von den Früchten des Sieges auszuschließen. Zitat Ende. Rosa Luxemburg hatte den Anspruch, Marx und Engels darin zu folgen, Zitat Marx und Engels, die Revolution permanent zu machen, so lange, bis alle mehr oder weniger besitzenden Klassen von der Herrschaft verdrängt sind, die Staatsgewalt vom Proletariat erobert und die Assoziation der Proletarier nicht nur in einem Lande, sondern in allen herrschenden Ländern der ganzen Welt so weit vorgeschritten ist, dass die Konkurrenz der Proletarier in diesen Ländern aufgehört hat und dass wenigstens die entscheidenden produktiven Kräfte in den Händen der Proletarier konzentriert sind. Zitat Ende. Anders als 1848 standen sich revolutionärer proletarischer Sozialismus auf der einen Seite und kleinbürgerlich-demokratische Konterrevolution 1918 jeweils als Marxisten gegenüber. Marxisten also auf beiden Seiten der Barrikade. Das Scheitern der Revolution in Deutschland hatte gravierende Auswirkungen auf das Schicksal der Revolution in Russland, welche nun zur Isolation verurteilt war. Das Scheitern der Novemberrevolution und Luxemburgs früher Tod scheinen ihr verdammendes Urteil über ihr Denken und Handeln ausgesprochen zu haben. Ihr Lebenswerk blieb unvollendet und damit auch das politische Projekt des Marxismus. Ihre Theorie und Praxis ist für keine linke Traditionslinie, also linke Traditionslinien, die sich dann im 20. Jahrhundert ausbildeten, ihre Theorie und Praxis ist für keine dieser vollständig assimilierbar, egal ob in Form von Rätekommunismus, Sozialdemokratie oder den verschiedenen Varianten von Leninismus. Mögen die Schlüsse, die man aus Rosa Luxemburgs Fehlern zieht, auch noch so plausibel erscheinen, haben sie doch für die heutige linke Praxis tatsächlich keine Relevanz, außer dass sie einem die scheinhafte Gewissheit bieten, aus der Geschichte irgendetwas gelernt zu haben. Denn in Wirklichkeit ist die Linke heute gar nicht erst in der Lage, Verantwortung, politische Verantwortung, für den Lauf der Geschichte zu übernehmen, so wie es einst Rosa Luxemburg und Lenin taten. Was heutzutage möglicherweise bewahrt werden kann, ist weniger diese oder jene taktische Losung von Lenin oder Luxemburg, sondern eine Vorstellung davon, wie eine Theorie und Praxis aussah, die die vorgefundenen Verhältnisse in Richtung des Sozialismus gestalten konnte. Sie gehörten einer Generation von Sozialisten an, welche mehr als je zuvor oder danach die Wege und Ziele linker Politik zusammengeführt hat. Damit wäre ich ans Ende gekommen. Geht schon? Ja, wir müssen. Gut. Dann tschüss. Ne? Aber der Rest, der hier noch geblieben ist, wenn es Fragen, Anmerkungen, Kontra zu dem, was ich vorgetragen habe, gibt. Zusammenfassen? Oder? Also vor allem der Fehler wäre der Hauptfehler, der immer genannt wird, ist der dieser der Fragung. Von wem genannt wird? Von Linken, die sich meistens in der Tradition der verschiedenen Varianten, die der Leninismus im 20. Jahrhundert angenommen hat, also Stalinismus, Trotzkismus, Maoismus, wie auch immer, für diese ist es eine gesicherte Wahrheit, dass Rosa Luxemburgs fataler, zentraler Fehler der ist, sich gegen die Abspaltung, die organisatorische Abspaltung von der alten Sozialdemokratie gesträubt zu haben, diese hinausgezögert zu haben, bis es eigentlich zu spät war, nämlich Ende Dezember 1918. Der Punkt jetzt für mich, den Punkt, den ich hier stark machen würde, ist, das hat gewiss eine Plausibilität, die darin erscheint, dass eben diese für die breiten Massen es keine Alternative erstmal so schien zu geben, außer die Führung der alten Sozialdemokratie zu unterstützen. Also dass ohne die organisatorische Abspaltung anscheinend der Spartakusbund es nicht geschafft hatte, sich als sozusagen Kraft zu etablieren in den Augen der Massen, als adäquate revolutionäre Führung gleichzeitig aufzuklären darüber, diese Massen, die der Sozialdemokratie folgen, diese darüber aufzuklären, dass die Sozialdemokratie nicht mehr die Kraft ist, die die Gesellschaft tatsächlich in Richtung Sozialismus umgestalten könnte. Da redet man dann über dieses Zeitfenster von 1914 bis 1918. Ne? Ja, je nach Wahl geht das auch vor 1914. Also die Frage ist die sozusagen Lenins Bolschewiki, die sich faktisch 1912 als eigene Partei konstituieren, also vor dem Ersten Weltkrieg, dass diese, wenn man so will, einen Vorteil schon mal hatten, weil sie schon vor dem Krieg sich als eigenständige Organisation abgespalten hatten. Und da gibt es verschiedene Argumente sozusagen dafür, dass wenn nicht unbedingt organisatorische Abspaltung, aber möglicherweise eine engere Zusammenfassung aller der Kräfte auf dem linken Flügel der SPD, dass das Rosa Luxemburg nicht geschafft hat und dass deshalb eben dieser Flügel auch nicht besonders gefestigt in den Krieg eingetreten ist. Gegen den Krieg natürlich dann. Aber das ist die große Frage. Weil natürlich man beachten muss, beide Seiten, wenn man so will, können da ganz plausibel Argumente bringen, dass eben wirklich die Spaltung, die organisatorische Abspaltung der Bolschewiki von den Menschewiki insofern natürlich auch leichter sozusagen zu vollführen war, da das sozialdemokratische Organisationsgewebe in Russland wesentlich kleiner und lockerer war. Die Frage ist sozusagen die, wie das in einem Land auch möglich sein sollte, in dem die SPD sich durch jahrzehntelange Organisationsarbeit so fest etabliert hatte. Das Argument dann sozusagen derjenigen, die sozusagen für die Spaltung eintreten, retrospektiv, wäre natürlich dass das Einzige, was dann anders ist, wäre, dass natürlich die Aufgabe nochmal schwerer ist. Aber die Aufgabe wäre dieselbe gewesen, die der Abspaltung. Das ist die Frage. In der Realität ist es auch so, dass die Gruppe, die sich wiederum Internationale Sozialisten Deutschlands im Ersten Weltkrieg nannte, die sich von der SPD abspaltete, faktisch keine relevante politische Kraft werden konnte. Und du möchtest, glaube ich, da was ergänzen? Genau, ich wollte nur ganz kurz dazu sagen, weil man vielleicht nicht direkt voraussetzen kann, Bolschewiki und Menschewiki sind beide Teil der russischen sozialdemokratischen Arbeiterpartei und fungieren lange als Fraktionen und dann 1912, wie du gesagt hast, sagen sie, okay, wir sind nicht mehr Fraktion einer der russischen sozialdemokratischen Partei, sondern organisieren zwei unterschiedliche sozialdemokratische Parteien in Russland. Du hast jetzt gesagt, der Fehler war, oder Menzens Fehler war, dann war der Fehler, sich zu spät abgespalten zu haben von der sozialdemokratischen Parteiführung. Warum bist du dir sicher, dass der Fehler war, sich zu spät abgespalten zu haben und nicht der Fehler, war, überhaupt sich abzuspalten. Ich meine, die Abspaltung hat zu nichts geführt, hat nur ein paar Menschenleben in Sand gesetzt in Berlin. Und eine kommunistische Partei gegründet, die ein paar Jahre später stalinisiert wurde. Also, warum ist nicht das der Fehler? Darüber, also erstmal würde ich abstreiten, es stark gemacht zu haben, dass das irgendwie ihr Fehler gewesen ist. Das ist retrospektiv die Perspektive von Linken einer bestimmten Traditionslinie, die eine gewisse Plausibilität hat, aber die faktisch für diese Gruppen meist eben nur der Versuch ist, eine wie auch immer geartete Gewissheit zu haben von der Geschichte, aus der man etwas gelernt hat, in welcher Form auch immer. Sich überhaupt abgespalten zu haben, das wiederum könnte man sagen und ist es auch, also aus sozialdemokratischer Retrospektive, ist es für sie vollständig unverständlich, warum Rosa Luxemburg, die man ja eigentlich ganz gut findet, weil sie war für Demokratie und eine Menge andere gute Sachen, warum die sozusagen sich mitreißen ließ von der revolutionären Euphorie und ihren eigenen Verein gründete, der dann leider zu ihrem Tod führte. Der Punkt hier ist halt, dass warum eine Abspaltung notwendig war, aus Sicht dann auch von Rosa Luxemburg. Wie gesagt, die Notwendigkeit in irgendeiner Form war ihr mehr oder weniger während des Ersten Weltkriegs sehr klar bewusst. Die Frage war die des richtigen Zeitpunkts für sie, die Spaltung adäquat vorzubereiten. Man kann ja nicht auf einen Tag auf den anderen das machen, sondern es galt, das politisch vorzubereiten. Warum das notwendig war, war für sie, dass mit dem 4. August 1914 dieser ganze sozialdemokratische Apparat sich gezeigt hatte in der Wirklichkeit als Apparat, als Organisation, die aus sich heraus erstmal nicht mehr für die Revolution einfach fähig, einfach nicht adäquat darauf vorbereitet sei. Sowohl in der Form, dass sie dann entweder das enthusiastisch begrüßten, diesen Krieg, aber vor allem in der Form, dass in der Wirklichkeit, in dem Moment, wo sozusagen, wenn es keinen anderen Moment gegeben hätte, als den Kampf um die Macht zu führen, der gewesen wäre, bevor die verbrecherische Regierung das Land in einen verbrecherischen Krieg zieht, zu machen. Das Wichtige zum Beispiel ist, so in diesen Sommermonaten von 1914, dass die Sozialdemokraten damals natürlich nicht begeistert für den Krieg agitiert haben, sondern was die SPD gemacht hat, war Demonstrationen gegen den Krieg, der ja noch nicht angefangen hatte, aber der ja nach dem Attentat, ne, wir kennen die Geschichte, wirklich in der Luft so klar bereit bevorstand und dann wird mobilisiert und so weiter. Aber was sehr deutlich wird in den Sommermonaten 1914 ist, dass der Apparat an Kadern, an Funktionären und so weiter, während sie zwar das machen, was sie schon über viele Jahre hinweg gelernt haben, nämlich Demonstrationen organisieren und in der Presse halt die Herrscher denunzieren, die uns in einen Krieg treiben wollen, dass sie aber hinter den Türen, und da empfiehlt sich zum Beispiel James Jolts Monographie über die Zweite Internationale, das letzte Kapitel, sie völlig einfach nicht wissen, was nun zu tun ist. Ja, sie überlegen, Ebert zum Beispiel mit der Parteikasse in die Schweiz zu schicken. Also sozusagen, man bereitet sich darauf vor, dass, bald die Organisation zerschlagen wird von der Regierung. Und überlegt, Vorkehrungen dafür zu treffen. Man schickt hektisch auch immer wieder Leute im Automobil, im Zug nach Frankreich rüber. Die kommen in Frankreich an und die französischen Sozialisten sagen, ja, wir machen auch Demonstrationen und in unserer Presse denunzieren wir das. Aber wir wissen auch nicht, was wir gerade, was passiert, wenn es wirklich auf. Also man ist völlig unvorbereitet, oder wie ich es im Vortrag gesagt habe, wovor Rosa Luxemburg in den Jahren vor 1914 warnt, ist, dass durch diese Routine die Gefahr besteht von den Ereignissen, von der nächsten großen Krise. Und was gibt es für eine größere Krise im Kapitalismus als eben der Krieg? Von diesen Ereignissen einfach nur überrollt wird und sich dann nachträglich dem anpasst. Ja, warum bringe ich jetzt diese Geschichte der Sommermonate? Weil dann schließlich der Moment kommt, wo man sich wirklich entscheiden muss, was man tut, nämlich im Reichstag darüber abzustimmen, dort kapituliert und dann noch diese offensichtliche Niederlage, ne, weil das Ziel war, diesen Krieg gar nicht erst passieren zu lassen, langsam, oder nicht langsam, recht schnell, innerhalb einer Woche, umkehrt in einen Sieg. Nämlich, dass die Mobilisierung für den Krieg, die Verstaatlichung und so weiter, eigentlich schon der erste Schritt in den Sozialismus ist. In den Kriegssozialismus. Also nachträglich wird verdeckt, wird versucht, ideologisch irgendwie dann, ne, man zieht dann Marx und Engels heran, die mehr als genug böse Sätze über Russland geschrieben hatten, zieht diese hervor, um irgendwie ein Argument dafür zu finden, dass wir zwar nicht den Kaiser und so weiter verteidigen, sondern das bisschen an Freiheit, das uns das Kaiserreich gewährt. Denn wenn der Russe, das russische Zarenreich, einmarschiert, ist Schluss mit der Organisation. Dann kommen die Kosaken und plündern das Land und zerschlagen unsere Organisation, stecken uns in die Gefängnisse. Ja, nachträglich, also innerhalb von kurzer Zeit natürlich, nachdem man umgekippt ist, wird das gerechtfertigt als positiv. Und das zeigt, dass dieser politische Körper SPD nicht mehr reformierbar, von innen heraus reformierbar ist. Das war wahrscheinlich möglich, noch in den, also das sahen alle Radikalen innerhalb der Zweiten Internationale noch als möglich an, in den Jahren vor 1914, sozusagen definitiv, wir sind unzufrieden mit dem Kurs, den unsere Partei einnimmt, aber es gibt noch die Möglichkeit, diesen Kurs irgendwie durch interne Parteidiskussionen und so weiter zu klären. Dadurch, dass sich die SPD diesem Kriegsregime und den ganzen Maßnahmen des Staates, ne, Zensur und so weiter und so fort, vollständig beugt und noch sozusagen dem extra noch mal behilflich ist, indem man die Leute in der Partei, die was gegen diesen Kurs nun haben, zum Verstummen bringt, wird deutlich, dass eben dieser politische Körper, SPD, sein Schicksal sozusagen mit Erfolg und Misserfolg des eigenen kapitalistischen Staates verknüpft hat. Und dass dieser Körper so nicht mehr von dieser Verknüpfung trennbar ist. Sondern dass es nun darum geht, den Einfluss, den dieser politische Körper auf die Massen hat, die ihm folgen, zu brechen. Durch jedes Mittel. Ja, ich weiß nicht. Danke, Lukas, für das Gefühl. Ich wollte fragen, was die Rolle von Rosa ist für die Frankfurter Schule, also wie Marxismus für die Frankfurter Schule bedeutet hat, im Hinblick darauf, dass halt irgendwie so in diesem Revisionismusstreit mit Bernstein, sagt sie ja auch, dass der den subjektiven Faktor weglässt, dass er eigentlich gar kein Proletariat braucht. Ich weiß nicht, ob das stimmt, weil ich das nicht irgendwie groß gelesen habe, aber ich hätte gehört mal, dass das ein Vorwurf war, den die Frankfurter Schule gemacht hat, dass sie halt irgendwie Marxismus ohne Proletariat machen wollten. Und sie schreibt ja dann auch in dem Text recht viel irgendwie darüber, dass so, wenn man den subjektiven Faktor herausgreift, dann halt es nur so eine leblose Maschine zurückbleibt. Sie schreibt so, dass halt das Programm ein elender Wisch Papier wäre, wenn es nicht umgesetzt werden könnte, und Träger davon wäre ja das Proletariat, das heißt kein Programm ohne Proletariat, kein Proletariat ohne Programm. Und in, ja, im Hinblick darauf würde mich interessieren, wie die Frankfurter Schule sich zu ihrem Marxismus verhält. Ja, die Frankfurter Schule kommt nachdem Rosa Luxemburg tot ist. Ja. Also natürlich die Leute, die später die Frankfurter Schule bilden, erleben natürlich die Novemberrevolution hautnah. Herbert Marcuse zum Beispiel ist in einem Soldatenrat sogar gewählt worden. Aber natürlich, also die Erfahrung der Zerschlagung dieser Revolution ist maßgebend für die Frankfurter Schule. Das Problem, also das Interessante natürlich am Revisionismusstreit ist, und das habe ich versucht, möglichst deutlich herauszustellen, und auch die Kämpfe, die politischen Polemiken und so weiter, die Rosa Luxemburg vor 1914 innerhalb der Partei führt, diese stellen eben die Frage nach Zweck und Mittel, nach der Bewegung und ihrem Endziel und nach all diesen Fragen, die eben in politischer, polemischer Form in sich natürlich sozusagen all die vorhergehende Philosophie in sich tragen, wenn man so will. Und insofern ist für die Frankfurter Schule der Radikalismus von Rosa Luxemburg, Lenin und Trotzki innerhalb der Zweiten Internationale ein maßgebender Einfluss. Aber wo sie ansetzt, ist eben an dem Punkt, an dem das Projekt dieser Radikalen, dieser verzweifelte Kampf gegen die Entartung der Sozialdemokratie in eine bloße Interessenvertreterin der empirischen, so gegebenen Arbeitermasse, diesen Kampf verlieren sie ja offensichtlich, die Radikalen. Und deshalb, man kann gerne von mir aus die Frankfurter Schule als Marxisten ohne Proletariat denunzieren und damit auch was Wahres treffen, weil ganz offensichtlich hat die Frankfurter Schule sich sehr bewusst auf diese, sagen wir mal, auf diese intellektuellen Fragen beschränkt und nicht, sagen wir mal, eine kommunistische Partei gegründet und die Arbeitermassen organisiert für den Kampf um die Diktatur des Proletariats. Weil was in den 20er, 30ern auch passiert in den großen Parteien der Arbeiterbewegung, der Sozialdemokraten und der Kommunisten, ist, dass da auch kein Platz mehr ist für Intellektuelle, die mehr sein wollen als bloße Wasserträger der bestehenden Praxis, die einfach in schönerer Sprache dasselbe sagen, was sowieso schon gemacht wird. Also egal, ob es die Intellektuellen in der SPD oder in der KPD sind, am Ende haben diese nicht viel mehr geleistet als Rechtfertigungen für verschiedene Manöver der Leute auszugeben, die das Sagen hatten in diesen Parteien. So würde ich das erstmal begreifen. Ja. Ich glaube, ja. Ich wollte nochmal diese Frage des Nationalismus ansprechen. Das ist ja dann praktisch ein Katalysator für die Entwicklung der SPD, ne? Dieser Krieg, der dann ausbricht und dann die nationale Frage da in den Mittelpunkt rückt. Und insofern verstehe ich nicht so ganz, warum du jetzt sagst, also die Spartakusbund und so weiter hätten schon früher die Abspaltung suchen sollen, weil ja dieser Nationalismus sich erst mit dem Krieg dann auch voll ausblüht, sozusagen in der SPD. Und vorher, was kann man da kritisieren? Vielleicht eher, dass sie sich dem Parlamentarismus verschreiben und da eben das Wahlrecht und so weiter verändern wollen und immer mehr Stimmen gewinnen wollen, um im Reichstag meinetwegen eine Mehrheit zu haben. Also das wäre vielleicht ein Ansatzpunkt gewesen, da sich abzuspalten oder so. Und, aber der Krieg ist für mich jetzt nicht die Frage, warum haben sie sich nicht eher abgespalten, weil da ist doch irgendwie erst diese Kristallisation, die da ihren Lauf nimmt, dass die Sozialdemokratie sich in eine andere Richtung wendet. Beides, Anpassung an Parlamentarismus, Anpassung an die bestehende politische Ordnung und so das langsame Abrücken von der Idee, diese zu überwinden, und Anpassung an die nationalistische Stimmung im ganzen Kaiserreich. Beides ist eben Anpassung an unreflektierte Anpassung sozusagen an die bestehende Ordnung. Und nochmal, um zu wiederholen, ich möchte hier nicht euch, weiß nicht, 10 Gründe liefern, warum Rosa Luxemburg schon vor 1914 sich abspalten sollte. Ich stelle das nur, weil das in der linken historiografischen und so weiter Tradition, Rezeption eine Frage ist, die dort diskutiert wird. Und da wäre eben das Argument, dass eben, wie gesagt, die SPD so ihr Apparat, ihr Organisationsapparat so schon Symptome einer solchen Verknöcherung und Inflexibilität in den Jahren vor 1914 zeigt, dass irgendwo der Punkt sein könnte, wo diese nicht mehr reformierbar ist. Also genau, weil dann 1914, dass sie sich dieser Stimmung anpasst, ist Produkt vorhergehender Erstarrung sozusagen der Organisation. Parlamentarismus, Nationalismus sind sozusagen Symptome, beides von dem, was Rosa Luxemburg Opportunismus genannt hätte. Die Frage ist also nicht die spezifisch nach dem Nationalismus, dem sich die SPD anpasst, sondern dass sie sich so vollständig nicht nur dem anpasst, sondern sich auch dann dieser Ordnung verschreibt. Also der Krieg, warum ist der Krieg da so wichtig, vor allem für Lenin auch? Weil hier sozusagen endgültig, unwiderruflich die SPD ihr Schicksal nicht mehr mit dem Schicksal der weltweiten revolutionären Bewegung verknüpft, sondern, wie ich schon gesagt habe, mit dem Erfolg und Misserfolg des eigenen Staates. Das heißt, wahrscheinlich, also Lenin persönlich zum Beispiel, ich bringe den hier mal ein, sieht keine Gründe vor 1914, sich von der Zweiten Internationale abzuspalten, weil noch nicht diese Krise eben wirklich so konzentriert an einem Punkt wirklich unwiderruflich deutlich wird. Deshalb ist also es geht nicht darum, früher, vorher, nachher sich irgendwie abzuspalten. Die Frage ist die, woran kann man ablesen, dass eben die Reformierbarkeit von innen, die Kurskorrektur noch möglich ist oder diese nur noch von außen möglich ist. Dass im Interesse des Gesamtinteresses der revolutionären Bewegung das Sonderinteresse auch einer Parteiorganisation verletzt werden muss, nämlich durch die Spaltung. Ich hoffe, das hat ein bisschen für Aufklärung gesorgt. Oder auch nicht. Wenn nicht, dann nochmal die Frage vielleicht anders formulieren. Ja. Könntest du vielleicht, vor dem Hintergrund, könntest du was sagen über, wie wird Rosa Luxemburg im Stalinismus rezipiert? Es gibt in Berlin die Luxemburg- Demo jedes Jahr, was so irgendwie das große Treffen der stalinistischen Linken ist. Und gleichzeitig habe ich irgendwie so, wenn ich das nicht verstehe, ist eigentlich so oft irgendwie was passiert, so eine Denunziation, dass man irgendwie so sagt, so, hätte sie mal irgendwie so das genauso gemacht wie diejenigen, dann hätten wir eine Revolution in Deutschland gehabt. Ist das so einfach? Vielleicht ist das wahr. Vielleicht ist Rosa Luxemburg daran gescheitert, dass sie nicht Lenin war. Aber das sind alles, das sind alles sozusagen Coping-Mechanismen, die Linke entwickelt hat nach diesem grandiosen Scheitern. Und deshalb kann ich da eben, wie gesagt, kann ich nur Argumente dafür und dagegen bringen. Viel wichtiger ist, dass wir diese Frage uns heute immer noch, also dass sich die Frage irgendwann in der Linken sich so gestellt hat, verweist symptomatisch darauf, dass sie mit diesem Scheitern nicht klargekommen ist. Ja, mit dieser traumatischen Erfahrung, die sozusagen, es beginnt im Januar 1919 und danach, wenn man so will, geht es bergab. Vielleicht anders gesagt, wieso gibt es so einen Luxemburg-Kult? Weil sie im Kampf gefallen ist, als Märtyrerin. Mhm. Das ist, wofür sie gut zu nutzen ist. Und die Stalinismus, weil deine Frage geht ja auch, die Stalinismus, die stalinistische Rezeption von Rosa Luxemburg ist Konjunkturen unterworfen. In den 20er, 30ern. Vor allem intensiven Konjunkturschwankungen. Im Rahmen der sogenannten Bolschewisierung der Komintern wird überhaupt erst ein, also wo für die gesamte Komintern, die kommunistische Internationale, die Anfang 1900, ja, die dritte Internationale, die Anfang 1919 gegründet wird, deren Teil eben unter anderem die russische kommunistische Partei und die von Rosa Luxemburg davor gegründete KPD ist und andere kommunistische Parteien, die sich durch Abspaltung von der Zweiten Internationale gründen. Also als die Parteien der kommunistischen Internationale sich zu bolschewisieren haben, das heißt, in welcher Form auch immer die Direktiven aus Moskau, was Leninismus sei in Theorie und Praxis und Organisationsstruktur bei sich eins zu eins zu kopieren und nachzuahmen, gilt es gleichzeitig auch wichtig, wird denen auch verschrieben, einen ideologischen Kampf gegen Abweichungen damals bereits des Trotzkismus, aber eben im Rahmen der deutschen und der polnischen Partei auch des sogenannten Luxemburgismus, diese auszutreiben. Da wurde im Jahr 1925 eine wirklich sehr laute Kampagne gegen alle möglichen Fehler, die Rosa Luxemburg begangen hat und begangen und warum, ne? Was natürlich da drin steckt, ist natürlich, dass die KPD zum Beispiel eben auf der Suche ist, nachdem sie in der Periode 1918, Novemberrevolution bis Oktober 1923, wo sozusagen eine der letzten großen politischen, ökonomischen Krisen Deutschland erschüttert, wo möglicherweise der Kampf um die Macht möglich war, aber eben nicht erfolgreich stattgefunden hat. Also zum Beispiel die KPD hat natürlich das Bedürfnis, nach diesen 5 Jahren konstanten Niederlagen irgendwie festhalten zu können, woran es denn lag. Und unter anderem ist die Erklärung, die damals gegeben wird, wir waren nicht leninistisch-bolschewistisch genug und der Einfluss, der ideologische, theoretische, praktische, organisatorische Einfluss von Rosa Luxemburgs Ideen war schädlich. Aber ich habe von Konjunkturen gesprochen, endet so danach, 1926 grob bis 1932, sagen wir mal, wird das langsam wieder ein bisschen beruhigt. Also natürlich sagt man weiterhin, Luxemburgismus ist abweichlerisch, fehlerisch und so weiter. Aber es wird mehr in den Vordergrund gebracht, dass sie eben eine Märtyrerin im Kampf war und sie entsprechend geehrt wird. 1932 tritt dann Stalin mit einem Brief auf, wo er Luxemburg und ihr Denken und Handeln mit Trotzki gleichsetzt. die genauen historischen Kontexte außerhalb des den Kampf, den weltweiten Kampf, den Stalin gegen die trotzkistische Abweichung führt, Trotzki, den er 1929 aus der Sowjetunion ausgewiesen hat. In diesem Kontext wird dann wieder Rosa Luxemburg mit Trotzki gleichgesetzt und nochmal sozusagen nachträglich exorziert. Das sind so die heftigeren Schwankungen in den 20er, 30ern, nachdem sich die ganze real existierende sozialistische Gesellschaft ja nach 45 konsolidiert hat, ist auch ein entspannteres Verhältnis zu Rosa Luxemburg möglich, wo es zwar vom Muster her dasselbe ist, also schon diese Fehler, aber gleichzeitig eine große Kämpferin gegen Revisionismus und so weiter in der SPD und natürlich Märtyrerin im Kampf gefallen, ist alles da. Aber da ist dann nicht mehr wirklich, da ist das einfach ein entspannterer Bezugspunkt zu Rosa Luxemburg, würde ich sagen. Also so sieht die stalinistische Rezeption mehr oder weniger seit bald 100 Jahren aus. Ja? Ich würde auf die Frage von eben nochmal etwas verweisen wollen, was Lukas selber in dem Titel schon gesagt hat. Vorher kritisiert Luxemburg ja auch schon die SPD. Also beginnt mit dem Revisionismusstreit und dann das andere große Beispiel, was du genannt hast, ist das, was sie in Massenstreik, Partei und Gewerkschaft verhandelt, wo sie sagt, die Leute haben eine total mechanistische Sicht darauf, wie bestimmte Sachen sich zu der Partei, sowohl der SPD als auch der Zweiten Internationale verhalten würden. Dass die Leute eben sagen, wir sind für oder gegen den Massenstreik. Und Luxemburg sagt, versteht ihr nicht, dass ihr euch das nicht aussuchen könnt? Wenn die Massen den Streik machen, dann müssen wir als Partei irgendwie damit umgehen. Und das hat Lukas dann später wieder aufgegriffen mit dieser Vorzeit des Ersten Weltkriegs, dass die SPD sagt, ach du Scheiße, das ist der Vorabend eines Weltkrieges, in den Zeitungen schreiben sie, wir sind natürlich dagegen, aber währenddessen, das hast du super anschaulich dargestellt, finde ich, ne, die Frage, müssen wir die Parteikasse außer Landes schaffen? Was sagen eigentlich die Genossen in Frankreich dazu? Und die sagen auch nur, na, wir werden dagegen sein, so wie ihr auch, aber wir wissen auch nicht genau, was zu tun ist. Und dass man daraus sehr wohl das Argument ableiten kann, ob richtig oder falsch, ne, steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber sie hat ja vorher schon die essentielle, potenzielle Unfähigkeit ihrer Partei gesehen, mit so einer Situation umzugehen. Und insofern hätte sie durchaus Gründe haben können, bereits vorher eine Spaltung in der Partei vorzubereiten. Vorzubereiten, das ist richtig. Also, ne, wie gesagt, das soll jetzt auch hier, wie es ja auch schon oft gesagt wurde, kein Argument dafür sein, dass sie das hätte machen sollen. Also ich glaube, so, ne, weder Lukas noch ich würden sagen, dass wir irgendeine Befähigung haben, darüber zu urteilen, was die richtige Entscheidung damals gewesen wäre, sondern dass es eher so um die Denkmodelle geht. Und deshalb würde ich sagen, das sind, glaube ich, so die Elemente, die Lukas in dem Teaching adressiert hat, die eben schon fundamentale Kritiken an ihrer eigenen Partei waren und insofern eine Grundlage für eine politische Spaltung vielleicht hätten hergeben können. So habe ich es zumindest verstanden, wenn es anders gemeint war. Das, ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Bitte schön. Du hast behauptet, dass Rosa Luxemburg keine Tradition des Marxismus zuzuordnen ist. Warum hat sich dann Luxemburgismus nicht als eigenständige Tradition etabliert? Weil sie auch einfach nicht mehr am Leben war, um irgendwie einen Luxemburgismus auszubilden. Was passiert wäre, wenn sie länger am Leben gewesen wäre, das kann ich nicht beurteilen. Und deshalb ist so Luxemburgismus als irgendwie eine Denkrichtung historisch in der Linken des 20. Jahrhunderts eine, wenn man so will, ein Übergangsphänomen gewesen. Also Leute, die sich bewusst Luxemburgisten genannt haben, waren meistens auf dem Weg des Übergangs von irgendeiner Form von Leninismus, also Stalinismus, Trotzkismus, Maoismus, hin zu meistens entweder eher libertär-anarchistischen Vorstellungen oder sozialdemokratischen Vorstellungen oder auch gerne, aber das ist nicht so oft passiert, umgekehrt. Also das ist das, was im 20. Jahrhundert unter Linken wirklich passiert ist, dass sie irgendwie zwar immer, also ne, die Leute, die Luxemburgismus als, sagen wir mal, dritten Weg jenseits von Leninismus und Sozialdemokratie gesucht haben, mussten sich eigentlich immer früher oder später für eines entscheiden. Es gab zum Beispiel in Großbritannien die Gruppe rund um Tony Cliff, welche ehemals trotzkistisch war, dann mit der trotzkistischen Bewegung über die Frage gespalten hat, ob die Sowjetunion es noch wert ist, verteidigt zu werden. Da hat sie diese Frage negativ beantwortet, entsprechend von der trotzkistischen Bewegung sich abgespalten und in den zwei Jahrzehnten danach sich bewusst mehr oder weniger als luxemburgistisch bezeichnet, aber spätestens in den 70er Jahren das ersetzt durch eine Erweckung eines traditionellen Leninismus, also im Selbstverständnis. Genau, also es ist einfach kein irgendwie klar ausgebildetes System von klaren taktischen, praktischen, organisatorischen Exempeln, ne, Beispielen irgendwie. Die Trotzkisten können meistens als Grundlage, als sozusagen Konsens festlegen für ihr Selbstverständnis die ersten vier Kongresse der Komintern, was da alles beschlossen wurde. Das ist jetzt für uns hier nicht wichtig, was da beschlossen wurde, aber für die Trotzkisten ist wichtig, dass sie da einen Konsens haben und einen Konsens darüber haben, dass sie die Positionen, die Trotzki in den 20er Jahren und in den 30er Jahren ja ausführlich dargelegt hat, auch wieder als Konsens dienen kann. Und ähnlich ist es für Maoisten, Marxisten, Leninisten, also mehr oder weniger welche Variante von Stalinismus auch immer, da gibt es einen Konsens. Und den kann man bei Rosa Luxemburg einfach nicht wirklich finden. Und was ich, genau, und deshalb, sie passt dadurch, dass sozusagen ihr Werk, also in der Wirklichkeit durch ihren frühen Tod, unvollendet geblieben ist, ganz offensichtlich, ist sie auch in keine Tradition wirklich vollständig assimilierbar. Jede Tradition, ich habe drei genannt, rätekommunistisch, sozialdemokratisch und wie auch immer leninistisch, hat verschiedene Aspekte, für die Rosa Luxemburg aus ihrer Sicht steht, die sie für positiv gut weiter zu erhalten befinden und Punkte, die sie nicht so aufnehmen können. Also über Leninismus haben wir jetzt schon ausführlich geredet. Sie hat den fatalen Fehler, zu spät sich abgespalten zu haben und so weiter. Sozialdemokratisch haben wir auch erwähnt, also an sich eigentlich ganz cool, weil sie war ja auch sie war ja gegen den Krieg, sie war ja für den Sozialismus, für Demokratie, das ist besonders wichtig. Aber ein Sozialdemokrat kann nicht wirklich nachvollziehen, warum eben Rosa Luxemburg sich von dieser revolutionären Euphorie mitreißen ließ und so ihr Leben aufs Spiel gesetzt und dann tragischerweise umgekommen ist. Auf jeden Fall, und wiederum rätekommunistisch zum Beispiel, wäre so positiv, was kann man positiv von Rosa Luxemburg mitnehmen? Spontanität, irgendwie Gegenbürokratisierung der Partei, ihre Divergenzen mit Lenin kann man mitnehmen. Aber was man nicht mitnehmen kann, ist, dass sie sozusagen, also aus rätekommunistischer Perspektive, immer noch befangen war in den Vorstellungen der Sozialdemokratie, nämlich die Partei wirklich als notwendiges Organ für die Arbeiterklasse, für ihren Klassenkampf. Da wären Rätekommunisten der Ansicht, die Revolution ist keine Parteisache, sondern das ist Sache der sich mehr oder minder spontan in Arbeiterräten von unten organisierenden Arbeitermasse, welche dann entsprechend den alten Staat zerschlägt. Genau. Vollständig, also das Wort bei, das ist wichtig, vollständig assimilierbar. Genau. Das ist unmöglich. Ich möchte noch darauf hinweisen, weil der Stefan gerade hier geguckt hat, welche PRs wir mit haben, dass wir vor 2 Jahren wieder so ein Podium gemacht haben zum Marxismus der Rosa Luxemburg und verschiedene Stimmen zu Rosa Luxemburg gesprochen haben, unter anderem diesen Artikel, also von Michael Brie, dem wissenschaftlichen Beirat oder so der Rosa Luxemburg Stiftung abgedruckt, ist Frieder Haug hat gesprochen auf dem Podium. Ich glaube, Trotzkist war nicht Martin Sascha Stanicic war drauf und so weiter. Und da hat man vielleicht, wenn man, leider haben wir nicht dabei, aber die ist online zu finden, ohne Probleme, diese Podiumsdiskussion, sowohl in Bild und Ton bei YouTube als auch schriftlich als Transkription und also editierte Transkription. Und da kann man sehr gut anschaulich sehen, wie Rosa Luxemburg heutzutage rezipiert wird von diesen verschiedenen, unterschiedlichen Strömungen, die sich auf Rosa Luxemburg beziehen, explizit. So als Hinweis, das ist sehr interessant. Kann ich sehr empfehlen. Ja, dem kann ich mich anschließen. Aber ansonsten gibt es hier noch aus dem Publikum Impulse. Nee, ganz ruhig. Nicht zu schnell. Wenn noch irgendwer kurz überlegen will. Ich hätte noch eine Frage. Ja. Warum wolltest du denn gerne dieses T-Shirt halten lassen? Oh, weil die Berliner so lieb und einladend sind. Nein. Nein. Wie bitte? Mein eigenes Bier? Ah, shit. Ja. Auf jeden Fall, warum einfach eben genau dieses Unvollendete an ihr ist so das Spannende. Das ist natürlich sozusagen, es wäre natürlich besser, wenn es vollendet gewesen wäre, dann müsste ich mich damit nicht mehr beschäftigen, sondern würden wir in der befreiten Gesellschaft leben. Aber da wir das nicht tun und der Name halt auch so prominent in Köpfen von Linken und vor allem als so eine großartige, dadurch, dass es unvollendet ist, dadurch, dass ihr Leben unvollendet ist, ist es eine großartige Projektionsfläche. Weil da kann man eben, das ist sozusagen äquivalent zu dem, wo ich gesagt habe, nicht vollständig assimilierbar, aber trotzdem ist es da möglich, alle möglichen Sachen, die einem, alle möglichen, wie sagt man, sowieso schon eingeübten Verhaltensmuster, Preoccupations, mir fällt jetzt ein deutsches Wort nicht dir. Jüte? Ja, man findet Aufhänger, die man dann auch auf Rosa Luxemburg projizieren kann. Also ne, als Leninist oder wie auch immer findet man in ihr eben ne, diese revolutionäre Kämpferin und so weiter und so fort. Aber vor allem viel besser dient sie vor allem, und das ist das, was sie populär immer macht, als Projektionsfläche für eine schlechte Form der Verarbeitung des Stalinismus in Form der Projektion auf den Leninismus, auf Lenin. Weil natürlich Rosa Luxemburg eine sehr unabhängige politische Persönlichkeit war und nicht einfach jeder Sache, die zum Beispiel Lenin zu sagen hatte, einfach gesagt hat, ja, das mache ich auch so. Dass sie eben diese Divergenzen hatte, Meinungsverschiedenheiten taktischer Natur, eignen sich aus dem Kontext herausgelöst, in dem nämlich Lenin und Luxemburg an einem gemeinsamen Projekt arbeiten und über die Wege, die dieses Projekt einzuschlagen hat, Divergenzen haben. Das wird aufgebläht heutzutage in eben diesen krassen Gegensatz von diesen beiden Personen, prinzipieller Natur. Und das ist einfach sozusagen durch eigentlich eine wirklich ehrliche und ausgiebige Beschäftigung mit dem, was sie halt zu sagen hatte und getan hat und so weiter, fliegt das eigentlich so schnell auf, sozusagen, dieser Betrug, dass es aus meiner Sicht immer es lohnt, in irgendeiner Art und Weise ihr Werk so ehrlich wie möglich zu präsentieren. Und das ist das, was ich versucht habe, hier darzustellen. Also klar zu sagen, dass sie diese Meinungsverschiedenheiten hatten, auch wenn das nicht der Hauptpunkt meines Vortrags hier unbedingt ist, aber eben sie in ihrer Gänze zu zeigen, was sie zu sagen hatte. Weil auch eben, wie ich im letzten Absatz gesagt habe, wir hier eine Generation von Sozialisten vor uns haben, zu der eben Rosa Luxemburg gehört, aber auch Lenin und Trotzki, wo all diese Probleme, über die sich die Linke sozusagen seit 1899 eigentlich den Kopf zerbricht, nämlich Mittel, Zweck, Endziel, Bewegung und noch einmal Mittel und Zweck eigentlich, das ist die ewige Frage, so ausgiebig und so nah an der Wirklichkeit, wenn man so will, weil die noch so für sie wirklich eine veränderbare in ihrer Praxis war, dass das eine Epoche ist, die eben bearbeitet gehört, immer. Weil eben seit 1899 sich theoretisch, wenn man so will, eigentlich nichts geändert hat. Das ist natürlich jetzt eine einseitige Aussage, aber ich würde die erstmal so stehen lassen. Weil in der befreiten Gesellschaft leben wir leider immer noch nicht. Gutes Schlusswort. Ja, wenn es sonst nichts gibt. Gut, dann machen wir Schluss.